In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Herzlich willkommen in einem September. Der Sommer ist so langsam vorbei. Die nächsten paar Tage werden hier grau. Aber die Sonne kommt ein bisschen wieder. In 4-5 Tagen, glaube ich. Also, ja. Wir versinken nicht in Gräulichkeiten, wobei ich gerade finde ich es schade, wenn der Sommer weg wäre. Man weiß aber nicht, wie das eigentlich im letzten Jahr gewesen ist. Im letzten Jahr ist ja meine also Nachwuchs gekommen und mit dem bin ich ja immer gut und gerne zum Rhein gelatscht und fand es da immer total toll. Wenn schlechtes Wetter war, weil da war da keiner. Prost übrigens. Hier ist die Küche gemacht, die Prinzessin ins Land der Träume verfrachtet und die Königin gibt heute ihren Ausstand mit den Kollegen und deswegen habe ich einen freien Abend, deswegen läuft die Spülmaschine. Was will man auch sonst machen? Ich sehe gerade, ich muss noch ein Fahrrad knacken. Ich habe hier meinen Bolzenschneider und habe es noch nicht geschafft, das zu knacken. Ja. Könnte ich mal irgendwann in Angriff nehmen. Weiß aber noch nicht wann und wie. Ja. Aber das steht ja schon so lange. Und das wird da wahrscheinlich auch noch weiter stehen. Ich habe Informationen über unsere alte Wohnung, die jetzt nicht mehr unsere Wohnung ist. Obwohl ich noch einen Schlüssel habe. Ich habe irgendwie einen Schlüssel mitgenommen und da hat auch keiner mehr danach gefragt. Wobei wir den Haustürschlüssel nicht haben. Ich habe jetzt nur einen Wohnungstürschlüssel. Die alte Wohnung wird erst zum Oktober wohl wieder vermietet. Und nach unseren Informationen wird da nicht viel gemacht, außer dass die Miete ordentlich erhöht wird, also von 690 auf 800. Dafür, dass eigentlich nur eine Frontseite, also wir hatten so ein Frühstückszimmer, da gab es eine Tür und ein Fenster und das ist ausgewechselt worden, weil das vorher auch nur Einfachverglasung gewesen ist. Und das darf man, glaube ich, gar nicht mehr. Also das hätte man so oder so auswechseln müssen. Das dürfte eine Mieterhöhung nicht begründen dürfen. Während meine Quelle auch meinte, da müsse jetzt aber was gemacht werden, weil man dürfe nicht einfach so die Miete anheben. Ja. Ist aber irgendwie nicht gemacht worden. Da sind halt auch noch alte Leitungen, also aus der Nachkriegszeit, keine Ahnung was, die nicht geerdet sind, sind da noch drin. Das müsste man irgendwann eigentlich auch mal erneuern, aber ist wohl nicht geplant. Die Wände sind das x-te Mal übergestrichen worden. Wo man auch denkt, also jetzt nach 2 Mietern und mehr als 10 Jahren wahrscheinlich, dürfte man da vielleicht auch mal neue paar Tapeten dran machen, aber ist halt nicht. Währenddessen waren bei uns die Leute, die die Lampen hier oben hingehängt haben und ein paar Bilder. Und seitdem sieht es noch wohnlicher aus als EDE sowieso schon. Das gefällt mir gerade sehr gut. Ansonsten hat hier so die Kinderbetreuungsgruppenphase wieder begonnen. Und zwar war ich mit der Kurzen beim Deutschen Roten Kreuz und war nicht so begeistert. Die erste Gruppe war eine Musikgruppe, wo die Leiterin irgendwie halt gleich sagte, also sie hätte eigentlich noch gar keine Ahnung mit Kindern. Yay! Hätte vorher schon was mit Musik gemacht und wenn andere Sachen hier mit Musikpädagogik arbeiten würden, würde sie halt das Ganze auch immer unter Musik Therapie verstehen, wo man auch noch denkt, ja, da musst du doch mein Kind erstmal als krank definieren oder so oder nicht und weiß auch nicht, vielleicht bin ich zu gemein für diese Welt, vielleicht wird das ganz toll. Aber wir haben ja Verwandtschaft, die genauso wie die Dame gemeint hat, mal von wegen, hey, Banklehre ist jetzt nicht das Geilste, lass mal Heilpraktikerin werden. Weil man den Menschen heilen will und therapieren will. Und ich weiß gar nicht, das würde ich gar nicht unbedingt immer wollen. Also sollen die doch selber klarkommen. Also wenn man Arzt ist, ist das schon okay, aber. Wenn man jemanden erst einreden muss, was man da für eine Krankheit hat, dann ist das doch ein bisschen blöd. Ja, heute Morgen hatten wir, also heute ist Dienstag, die zweite Gruppe. Und ich habe ja einfach ein Kurzzeitgedächtnis. Ich weiß nie ganz genau, was passiert ist, also so genau passiert ist in den letzten paar Monaten. Und durch Zufall hatte ich hier eine Gruppe, zu der ich mich angemeldet habe, wieder gefunden, die halt heute Morgen auch gewesen ist. Und zu der habe ich gestern telefoniert und mir wurde gesagt, ich wäre irgendwie da drin. Wobei ich halt heute und morgen in meiner Interpretation fraglicherweise eine Gruppe hätte. Und so bin ich einfach heute in so eine Gruppe reingelatscht. Und stand auch prompt überhaupt nicht auf der Liste drauf als Teilnehmer. Jetzt stehe ich da drauf, aber die war auch nicht toll, die Gruppe. Es war eine Kontaktgruppe und die Leute kannten sich aber alle schon. Deswegen wollten die jetzt nicht unbedingt noch jemand Neues kennenlernen, habe ich so das Gefühl. Außerdem war das vom Format her genau so eine Gruppe, die wir halt gerade genau schon so besuchen. Nur nicht so gut. Also solche Sachen laufen dann irgendwie, also als hätte man die kopiert, war das fast schon, ne? Also ein Gesinge zum Anfang, dann weiß auch nicht. Ein Spielchen, da stehen die Kinder in einer Reihe und rennen dann so schnell, wie sie können, zur anderen Wand. Das scheint irgendwelchen Kindern Spaß zu machen. Ja. Ja. Dann wurde ein Bällebad aufgebaut, wo halt auch 2- bis 3-Jährige dann drin sitzen und die dann einfach die ganze Zeit mit Bällen schmeißen. Was wohl die Eltern dann auch schön finden, was aber für unseren Nachwuchs eher erschreckend war, also angsteinflößend und so. Nicht so doll. Und insofern, also dann gab es. Es wurde jeweils auch immer aufgeräumt, dann wurde das ganze Bällebad als wieder zusammengeräumt und weggepackt währenddessen und dann wurde Kaffee getrunken, da wurde sich ein bisschen unterhalten. Am Kaffeetisch und dann wurde da wieder aufgeräumt und ein Abschlusslied gesungen und das war's. Und natürlich müssen irgendwie, glaube ich, die Kontaktgruppen immer irgendwie so sein, aber es ist ein schöner Unterschied. Ja, ob etwas lebendig ist oder ob etwas nur die Form erfüllt. Und das heute hat irgendwie so nur die Form erfüllt. Das fand ich bisschen lahm. Bisschen sehr lahm. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe mich bei dieser Gruppe eigentlich auch nur auf die Warteliste eingetragen, weswegen, obwohl ich dann trotzdem eine Anmelde-E-Mail bekommen habe, aber eben keine Bestätigung, dass ich Mitglied bin. Und insofern hoffe ich, dass ich da gar nicht Mitglied bin und da gar nicht mehr hingehen muss. Ich hatte irgendwie den Eindruck, man müsste mit der Kurzen jetzt hier auch ordentlich was machen und vielleicht auch vor Ort, wenn es geht, vor Ort. Und Gerresheim ist eine halbe Stunde von der Altstadt mit dem Fahrrad entfernt, so ungefähr. Also man kann da weiterhin auch Angebote in der City von Düsseldorf nehmen, wenn die hier eigentlich nicht so doll sind. Ja. Des Weiteren wünsche ich dem Flusskiesel eine erfolgreiche Prüfung gehabt zu haben. Jetzt ist ja schön alles vorbei. Das ist doch super. Weil ich habe nichts gelesen, also gelesen und gehört von ihm. Seit gestern war die Prüfung, glaube ich. Gestern 13 Uhr. Und ja, heute kommt nichts im Fernsehen. Weswegen ich auch hier gemütlich sitze und mir was zusammenlaber. Und das ist gerade auch der einzige Podcast bei mir, der wirklich komischerweise läuft. Die Anmerkung, ich glaube, wir haben noch eine Anmerkung ausstehen aus diesem Jahr. Weiß nicht, also auch eine kurze, glaube ich. Weil wir gedacht haben, wir führen das weiter und haben es nicht weitergeführt. Irgendwie so müsste also auf dem Rekorder noch sein. Und wir hatten eigentlich auch noch ein Stoßlüften, aber das ist nicht so gut. Hat nicht so gut geklappt. Ist immer die Frage, mit wem man sowas macht und wie gut das einfach zusammenpasst. Manchmal passt das nicht so super zusammen, ohne jetzt zu sagen, die sind alle doof, aber manchmal passt die Zusammensetzung irgendwie so nicht so doll. Ja. Nö, mehr weiß ich heute auch wirklich nicht. Und sammle für morgen vielleicht mal mehr, was ich sagen kann, um regelmäßiger hier was sagen zu können. Und insofern, habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.